الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على سبحك الله الله سيدنا هاي المهاتسكن وفيد محمد صلى الله عليه وسلم Liebe Geschwister, in den letzten drei Sitzungen, inshallah, möchten wir uns über die sechste Säule des Iman unterhalten. Es geht um den Iman an die Vorherbestimmung. Auf Arabisch sagt man Al-Qada oder Al-Qadr oder beides Al-Qada wal-Qadr. Was das im Einzelnen bedeutet, erst einmal die sprachliche Bedeutung. Wir haben diesen ersten Begriff Al-Qada. Al-Qada, liebe Geschwister, hat verschiedene Bedeutungen, unter anderem Urteil und Entscheidung oder Bestimmung. Und gesetzlich gesehen geht es um das, was Allah an Erschaffung, Vernichtung und Veränderung bestimmt hat. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala also bestimmt hat, dass es in die Existenz gerufen werden soll. Genauso, dass er bestimmt hat, dass etwas aufhören soll. Oder dass er bestimmt hat, dass irgendetwas verändert werden soll. Das ist mit Al-Qada gemeint. Und dann der zweite Begriff ist der Qadr. Der Begriff Qadr, sprachlich gesehen, hat auch wiederum verschiedene Bedeutungen. Dazu gehört die Menge, der Betrag oder das Ausmaß. Und gesetzlich gesehen geht es um alles, was Allah subhanahu wa ta'ala vor Ewigkeiten aufbauend auf seinem Wissen, aufbauend auf seinem dazu vorigen Wissen hinsichtlich seiner Schöpfung bestimmt hat. Noch einmal alles, was Allah subhanahu wa ta'ala vor Ewigkeiten aufgebaut auf seinem vorausgegangenen Wissen, das heißt der Bestimmung vorausgegangen, dem, was er bestimmt hat, vorausgegangen ist. Das Wissen war also schon vorher da, denn das Wissen ist seine Eigenschaft in ihm, subhanahu wa ta'ala, und so ist es ewig. Insofern ist es alles, was Allah subhanahu wa ta'ala vor Ewigkeiten aufgebaut auf seinem diesbezüglich vorigem Wissen hinsichtlich seiner Schöpfung bestimmt hat. Was ist nun der Unterschied zwischen dem Qada und Al-Qadr? Der Unterschied ist, oder besser gesagt, diese beiden Begriffe gehören zu denjenigen Begriffen, die, wenn sie zusammen erwähnt werden, dann meint man mit dem einen eine Sache und mit dem anderen etwas anderes. Aber wenn diese Begriffe alleine erwähnt werden, das heißt, entweder man benutzt den Begriff Qada oder man benutzt den Begriff Qadr, dann meint man damit dasselbe. Und es geht um das, was Allah subhanahu wa ta'ala schon vor langer Zeit bestimmt hat, was geschehen wird. Und wenn man allerdings diese beiden Begriffe unterscheiden möchte, dann kann man auch natürlich die Definition benutzen, die wir gerade eben gesagt haben, aber man kann auch sagen, dass der Qada sich auf das bezieht, was vor dem Eintreffen des Ereignisses bestimmt worden ist. Das heißt, bevor das Ereignis eintrifft, das nennt man den Qada. Das, was Allah bestimmt hat, was eintreffen soll. Und das Eintreffen des Ereignisses an sich ist dann der Qadar. Okay? Das ist, wie gesagt, eine Unterscheidung, die man macht. Wie dem auch sei, diese Begriffe sind nicht voneinander zu trennen. Deswegen sagte Ibn al-Athir, rahimahullah, dass der eine Begriff hängt mit dem anderen zusammen. Man kann den einen nicht vom anderen trennen. Genauso wie man nicht die Mauern von ihrem Grundstück trennen kann. Das eine ist hängt mit dem anderen zusammen. Wie dem auch sei, was ist der Beweis für den Iman an Al-Qadr? Der Beweis dafür ist im Quran al-Karim, in Surat al-Qamar, der Mond. Allah sagte in der 49. Ayah, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr. Gewiss, jedes Ding erschufen wir gemäß einer Bestimmung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns klar gemacht, dass der Iman an Al-Qadr zu den sechs Säulen des Iman gehört. Er sagte im Hadith von Jibril, وَأَن تُؤْمِنَ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Und dass du an die Bestimmung glaubst, sowohl das Gute als auch das Schlechte davon. dieser Hadith ist in Sahih Muslim, das ist die Grundlage unserer ganzen Säulen des Iman. Daraus ergibt sich, dass der Iman an Al-Qadr wajib ist, eine Pflicht ist. Dieser Qadr, wann kannst du von dir selbst sagen, dass du an Al-Qadr glaubst? Dafür musst du vier Dinge berücksichtigen. Vier Dinge, wenn du an die glaubst, dann kannst du sagen, dass du an Al-Qadr glaubst. Und das sind die vier Phasen oder Stufen, von denen die Gelehrten sprechen, wenn sie von den vier Stufen des Al-Qadr reden. Die erste, das ist mehr oder weniger sozusagen chronologisch. Das erste ist zu glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wusste von den Sachen, die es noch nicht gegeben hat, schon Bescheid, noch bevor es sie gegeben hat. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala weiß von den Sachen Bescheid, die es gibt. Und er weiß von den Sachen Bescheid, die es nicht gibt. Und er weiß von den Sachen Bescheid, die es nicht geben kann. Und er weiß über all diese Sachen, liebe Geschwister, Bescheid, noch bevor es sie gegeben hat. Und er weiß auch, subhanahu wa ta'ala, was gewesen wäre, wenn eine Sache existiert hätte. Das heißt, er weiß, was es gab. Er weiß, was es gibt. Er weiß, was es geben wird. Und er weiß, was es gegeben hätte, wenn etwas Bestimmtes gewesen wäre, subhanahu wa ta'ala. Insofern ist sein Wissen uneingeschränkt. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Und dass Allah mit seinem Wissen alles umfasst. Und dieser Ausdruck alles, بِكُلِّ شَيْءٍ, das ist ein, die Usul al-Fiqhiyaten sagen, هَذَا مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ. Das heißt, dieser Ausdruck beinhaltet jede einzelne Sache, die man in diese allgemeine Aussage reinstecken kann. Und da wir keine einschränkende Aussage haben, in den anderen Hadith oder anderen Ayah, wo es zum Beispiel heißt, dass Allah bestimmte Dinge Hashah nicht weiß, dann wissen wir, dass diese Aussage uneingeschränkt ist und dass man daran glauben muss. Das heißt, das erste ist, dass wir wissen, dass Allah alles weiß. Diese Sache ist auch wieder für uns gläubigen Muslime eine Selbstverständlichkeit, allerdings nicht für alle Menschen, auch nicht für alle Menschen, die sich dem Islam zuschreiben. Die zweite Sache ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles hat aufgeschrieben, was bis zum Tag der Auferstehung geschehen wird. Und jetzt wird klar, warum ich gesagt habe, es ist mehr oder weniger eine chronologische Reihenfolge, weil erst Allah wusste alles und irgendwann hat er subhanahu wa ta'ala das Wissen, was er hat, und ein Teil des Wissens, das er hat, subhanahu wa ta'ala, hat aufschreiben lassen und gemeint ist alles, was bis zum Tag der Auferstehung geschehen wird. Und der Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Surat al-Hajj, Surat al-Hajj ist die Ayah Nummer 70, أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Weißt du denn nicht, dass Allah weiß, was im Himmel und was auf der Erde ist? إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ. Wahrlich, dies steht in einem Buch geschrieben. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Wahrlich, dies ist Allah ein leichtes. Und das Buch natürlich ist gemeint, Al-Lawhul Mahfuz, die wohlbewahrte Tafel, von der es Allah subhanahu wa ta'ala im Koran an mehr als einer Stelle berichtet hat. Das ist die zweite Stufe gewesen. Die dritte Stufe ist es zu glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass nichts geschieht ohne seinen Willen. Sein Wille auf Arabisch Al-Mashi'ah oder Al-Irada gemeint ist hier, dass Allah subhanahu wa ta'ala, was er will, geschieht. Es kann nicht sein, dass etwas geschieht, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala es gewollt hat. Und natürlich müssen wir hier, aber das ist nicht unser Thema, müssen wir unterscheiden zwischen dem, was Allah subhanahu wa ta'ala will und sozusagen uns die Möglichkeit gegeben hat, dass wir seinem Befehl nachkommen oder nicht, oder ob Allah subhanahu wa ta'ala als der allmächtige Herrscher des Universums etwas bestimmt, an dem kein Mensch etwas verändern kann. Das eine ist, was man den gesetzlichen Willen nennt, andere, was man den universellen Willen nennt, oder al-Irada الشرعية und الإرادة الكونية. Wir reden hier jetzt davon, dass Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, wenn er etwas entscheidet, kann niemand seine Entscheidung verwerfen. Niemand kann seine Entscheidung zurückweisen oder aufheben oder annullieren. Das geht nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmt, dass Al-Khamr haram ist. Dann bleibt Khamr haram bis zum Tag der Auferstehung. Und kein Mensch kann daran irgendetwas ändern. Der Beweis dafür ist, in Surat Yasin, in der Ayat 82, Allah sagte, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Allah sagte in dieser Surah, wenn er etwas bestimmen will, dann lautet sein Befehl nur sei und dann ist es. Das heißt, er braucht nur sagen, subhanahu wa ta'ala, und niemand kann seine Aussage zurückweisen. Die vierte Stufe ist, dass wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala alle Dinge erschaffen hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat alles erschaffen. Und der Beweis dafür ist unter anderem in Surat As-Safat, Surah Nummer 37, Aya 96, Allah sagte, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Und Allah hat euch erschaffen und auch das, was ihr tut. Insofern ist alles eine Schöpfung Allahs subhanahu wa ta'ala. Jetzt gibt es, also wenn du diese Sachen, vier Sachen verstanden hast und daran glaubst, dann glaubst du an die Vorherbestimmung Allahs subhanahu wa ta'ala. So einfach ist die Sache. Es gibt natürlich jetzt ein paar in der Geschichte Menschen, die nicht an Al-Qada und Al-Qadar so geglaubt haben, wie wir das jetzt gerade eben erklärt haben. Und sie sind natürlich an bestimmten Sachen gescheitert und sie haben auch wieder Scheinbeweise. Und es kann ja auch dir passieren, dass du zum Beispiel im Koran die folgende Ayah liest. Allah sagt in Surat Muhammad, Ayah Nummer 31, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Wir werden euch ganz gewiss prüfen, bis wir diejenigen von euch kennen, die sich abmühen und welche standhaft sind. Und ich denke, offensichtlich ist das Problem an was? Problem ist an der Aussage, bis wir diejenigen von euch kennen. Das heißt, hatta na'lama auf Arabisch. Und diese Aya impliziert indirekt, dass Hashah, er vorher nicht wusste, was die Menschen, wer von ihnen sich abmüht und wer von ihnen standhaft ist. Und auch hier können wir wieder sagen, dass die umgekehrte Schlussfolgerung, auf Arabisch Mafhumul Mukhalafa, sehr problematisch sein kann. Gerade wenn es um die Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala geht. Wir haben doch damals auch die Ayah, wo es heißt, وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er die Schöpfung erschaffen hat und wird sie ein zweites Mal machen. Dann sagt er, und dieses zweite Mal wird für ihn noch einfacher sein. Also könntest du sprachlich gesehen, nicht religiös, sprachlich gesehen, umgekehrt schlussfolgern, dass die erste Schöpfung war für ihn schwieriger als die zweite. Und diese umgekehrte Schlussfolgerung, haben wir gesagt, ist falsch, weil sie auch in weltlichen Dingen, in Bezug auf Geschöpfe, ist sie öfter falsch. Und erst recht dann in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Manchmal gilt sie, aber manchmal gilt sie nicht. Und deswegen muss man da sehr, sehr aufpassen. Es gibt auch eine zweite Ayah, und dann erkläre ich gleich, was damit gemeint ist. Auch über die, es gibt sicherlich mehrere Ayat, aber unter anderem auch die in Surat Al-Imran, Surah Nummer 3, in Vers 142. Allah sagte, أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Habt ihr etwa geglaubt, ihr würdet in den Paradiesgarten eintreten, noch ehe Allah diejenigen von euch kennt, die sich abgemüht haben und diejenigen kennt, die geduldig sind? Auch hier haben wir genau das gleiche offensichtliche Problem, wenn man nicht weiß, wie man mit den Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala umzugehen hat. Und die Lösung dieser Ayat ist ganz einfach, aber ich möchte eine Sache hinweisen, dass man die auch nicht vergisst. Und zwar manche Leute, wenn sie die Bücher des Volkes der Schrift aufschlagen, dann finden sie auch solche ähnlichen Sachen. Und dann greifen sie sozusagen die Juden und die Christen an und sagen, guckt mal, sie beschreiben Allah mit Mangelerscheinungen, mit mangelhaften Eigenschaften. Und sie vergessen, dass im Koran al-Karim solche Ayat teilweise ähnlich auch gibt. Und sozusagen schneiden sie sich dadurch ins eigene Fleisch. Und deswegen muss man sehr aufpassen. Deswegen ist genau die Warnung der Ulama, dass bevor man die Bücher des Volkes der Schrift aufschlägt und dann anfängt zu kritisieren und zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Du musst erstmal deine eigene Religion kennen, weil sonst leugnest du etwas, was eigentlich in deinem Koran auch drin steht. Okay? Und die Lösung des Ganzen ist ganz einfach. Und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles. Und es aus der Ayah ergibt sich nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala vorher nicht gewusst hat, ob man zu den Standhaften gehören wird oder zu den Geduldigen. Denn wir haben gesagt, Allah weiß alles. Und diese umgekehrte Schlussfolgerung, die steht ja auch nicht da. Das ist ja auch ganz wichtig zu sagen. Jemand, der sagt, das bedeutet ja, dass Allah vorher nicht wusste, dann sagen wir, nein, das steht nicht da. Das ist deine Schlussfolgerung, die du gemacht hast. Also kannst du auch nicht sagen, dass es im Text steht. Okay? Deswegen, es spricht nichts dagegen, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas weiß und später immer noch etwas weiß. Und so ist es nämlich auch. Und die Lösung des Ganzen ist ganz einfach, denn das Wissen, das Allah subhanahu wa ta'ala schon immer hatte und was eine Eigenschaft von ihm ist, subhanahu wa ta'ala, auf diesem Wissen, aufgrund dieses Wissens, wird niemand zur Rechenschaft gezogen. Okay? Das heißt, Allah wusste vorher, sicherlich, aber er wusste, dass du zum Beispiel zu den sich Abmühenden gehören wirst. Er wusste, dass du zu den geduldigen Menschen gehören wirst. Aber dieses Wissen, was er hatte, subhanahu wa ta'ala, ergibt sich daraus, dass der Mensch belohnt oder bestraft wird. Also stell dir vor, was natürlich nicht möglich ist, weil Allahs Wissen muss ja eintreffen, okay? Es ist nur jetzt eine Sache, um die Sache besser zu verstehen. Stell dir mal vor, Allah wüsste, dass du eine Sünde begehen wirst, okay? Aber du stirbst, bevor du diese Sünde begangen hast. Ist natürlich nicht möglich, okay? Aber dann würde es der Erste sein, der sich beschweren würde, wenn er dich dann dafür zur Rechenschaft ziehen will. Weil du hast ja noch gar nicht begangen, okay? Und das ist der Punkt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wusste es schon immer, aber dafür wird man nicht zur Rechenschaft gezogen und nicht belohnt. Aber diese Form des Wissens, subhanahu wa ta'ala, in der er in der Ayah gesprochen hat, darum geht es, bei der Form des Wissens geht es darum, um ein Wissen, für das du belohnt wirst. Das heißt, das Ereignis war klar, dass es eintreffen wird. Aber wann wirst du für das Ereignis belohnt werden? Die gute Tat, die du tun solltest, wann wirst du für belohnt werden? Wenn du sie letztendlich getan hast. Und deswegen heißt es, bis Allah diejenigen von euch kennt, das heißt, bis Allah diejenigen von euch in einer Form kennt, aufgrund der ihr belohnt und bestraft werdet. Okay? Und das ist damit gemeint. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man solche Sachen beim Tafsir oder bei der Übersetzung des Koran berücksichtigt, damit kein falsches Verständnis sich daraus ergibt. Wallahu ta'ala a'lam. طيب. So, also wie gesagt, es ist also eine Art Kennen, eine Art Wissen, aus die sich Belohnung und Bestrafung ergibt. Darauf ist die Belohnung und Bestrafung aufgebaut. Erst auf dem Wissen, das nach dem Eintreffen des Ereignisses da ist. Und wir glauben, damit sind wir diesen Punkt abgeschlossen, sind wir fertig. Wir haben vorhin eine Ayah gelesen, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Allah hat euch erschaffen und das, was ihr tut. Deswegen stellt sich die Frage, wie ist die Beziehung des Menschen mit seinen eigenen Taten? Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Taten des Menschen bestimmt und erschaffen hat, warum wird der Mensch dann noch dafür belohnt und bestraft? Unsere Aqida sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen einen freien Willen gegeben hat und auch die Fähigkeit gegeben hat, eine Tat zu erwerben. Also man hat nicht nur den freien Willen, sondern man hat auch die Fähigkeit bekommen, die Tat zu begehen. Denn du kannst nicht, wenn du einen Willen hast, aber du hast nicht die Kraft, um die Tat umzusetzen, dann wirst du die Tat nicht machen können. Okay? Du hast die Kraft, es zu machen, aber du hast keinen Willen, deswegen wirst du es auch nicht ausführen. Okay? Das heißt, deswegen der Mensch hat sowohl einen Willen, als auch hat er die Kraft, um diese Sache umzusetzen. Und auch wieder sagen wir hier, es gab im Laufe der Geschichte des Islams Menschen, die nicht daran geglaubt haben. Ne? Deswegen, für uns ist es ganz einfach, weil Allah sagt im Koran, in Surah Al-Baqarah, Vers 223, also hier, es soll jetzt hiermit gesagt werden, es soll bewiesen werden, dass der Mensch nicht gezwungen wird, etwas zu tun. Weil der Islam nimmt einen Mittelweg ein zwischen denjenigen Menschen, die glauben, dass der Mensch gezwungen wird, etwas zu tun. Er hat keinen freiwilligen Willen, den nennt man Al-Jabriya. Diese Jabriya gibt es unter Muslimen als auch unter Nicht-Muslimen. Ja? Deswegen will ich sagen, das ist immer vielleicht ein Glaube oder ein philosophischer Ansatz, der kann sich auch unter Muslimen befinden, wenn sie ihren Glauben halt nicht kennen, richtig. Ja? Und dann das umgekehrte andere Extrem ist die Qadariyah, die Sekte, von der der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Überlieferung, die umstritten ist, also auch vorausgesagt hat, dass diese Gruppe geben wird, die eben sagen, dass gar nichts vorher bestimmt ist. Und das sind diejenigen, die gesagt haben, Allah weiß erst etwas, wenn es eingetroffen ist. Und sie berufen sich auf diese Ayat, die wir gerade eben gelesen haben, auf die offensichtliche Bedeutung der Ayat. Bis Allah diejenigen von euch kennt und so weiter. Ja? Und das ist natürlich ein riesiges Problem in Bezug auf den Glauben an die Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. طيب. Allah sagte in Surah Al-Baqarah 223, Nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum anna shi'tum. Eure Frauen sind euch ein Saatfeld, so geht zu eurem Saatfeld von wannen ihr wollt. Aus dieser Aya ergibt sich ganz deutlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen eine Tat zugeschrieben hat. Er ist derjenige, der sich zu seinem Saatfeld begibt. Und er hat den Menschen auch einen Willen zugeschrieben. Allah sagte, anna shi'tum, von wann ihr wollt. Ja, das Wort wollt ist der klare Beweis. Also es ist eine ganz einfache Sache eigentlich, wenn man den Koran als Ganzes betrachtet. Und das Problem bei allen Ahlul Bid'ah ist, dass sie eine bestimmte Ayah rauspicken, ja, und aus dem Zusammenhang rausnehmen und darauf dann ihre Bid'ah aufbauen. Und alle anderen Ayat außer Kraft setzen, alle anderen Ayat außer Acht lassen, die diese vielleicht deutlicher machen würden. Ebenso lesen wir in Surat At-Tawbah, der Surah Nummer 9, Vers 46, Allah sagte, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. Wenn sie wirklich hätten hinausziehen wollen, hätten sie dafür Vorbereitungen getroffen. Ja? Damit nicht ein Mensch, also was wir daraus jetzt in Bezug auf unser Thema lernen, nicht ein Mensch sagt, ich setze mich hin, ich mache nichts und die göttliche Vorherbestimmung wird sowieso eintreffen, oder? Richtig. Und deswegen, Allah sagt diese Ayah, na, wenn sie wirklich mit dem Propheten hätten hinausziehen wollen, hätten sie sich darauf vorbereitet. Also es ist kein Argument. Es ist also eindeutig und gemäß unserer Aqida, es ist kein Argument zu sagen, wenn Allah wollte, hätte, wäre es ja sowieso geschehen. Okay? Aber wann man natürlich mit der göttlichen Vorherbestimmung argumentieren darf und wann nicht, das werden wir beim nächsten Unterricht inshallah lernen. Tayyib. Also auch aus dieser Aya ergibt sich, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen eine Tat zuschreibt. Das heißt, er erwirbt die Tat. Erschaffen, Allah hat sie erschaffen. Allah ist der Erschaffer von allem. Aber der Mensch erwirbt sie. Okay? Du kannst ein Gerät nehmen, in deine Hand nehmen, aber du hast das Gerät nicht erschaffen. Der Schöpfer hat es erschaffen. Aber du hast es genommen. Also erwerben kannst du es. Und du hast auch einen Willen, um das entgegenzunehmen. So einfach ist die Sache. Tayyib. Ebenso, es gibt viele Beweise, dass der Mensch nicht eben gezwungen ist zu dem, was er tut. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, die gläubigen Menschen und alle anderen Menschen ebenfalls, befehlend, وَأَقِيمُوا الصَّلَةَ. Allah sagt zu Surat al-Baqarah, Vers 43, verrichtet das Gebet. أَقِيمُوا الصَّلَةَ. Und er sagt in Surat al-Isra, Surah Nummer 17, Vers 32, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Und nähert euch den illegalen Geschlechtsverkehr nicht. Und insofern, wenn der eigene Mensch weder einen freien Willen hätte, noch die Fähigkeit hätte, die Tat umzusetzen, dann würde es bedeuten, dass diese Ayat von den Menschen etwas verlangen würden, was er gar nicht umsetzen kann. Wenn der Mensch keinen freien Willen hätte und gar nicht die Möglichkeit hätte, etwas zu tun, die Kraft hat er gar nicht, um etwas umzusetzen. Denn wenn Allah zu dir sagt, bete, wie willst du es dann machen? Insofern würde Allah dann von dir etwas verlangen, was du gar nicht tun kannst. Und das ist natürlich sinnlos. Und Allah sagt in Surah Al-Baqarah, Vers Nummer 286 am Ende, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah bürdet einer Seele nicht mehr auf, als sie zu leisten vermag. Allah verlangt von dir nicht mehr, als du kannst. Deswegen sagt er auch, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. So fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Natürlich ist es auch eine Sache, die der logische Verstand ausschließt. Deswegen die weiterer Beweis, der logische Beweis, einfachste, wird als fünften erwähnt. Der dritte Beweis ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Gutestuenden für seine gute Tat lobt und den Schlechtestuenden für seine schlechte Tat kritisiert. Und wenn der Mensch nichts dafür kann, dass er etwas Gutes und Schlechtes gemacht hat, dann wäre das Loben und Kritisieren absolut sinnlos. Viertens, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Gesandten entsandt. Allah subhanahu wa ta'ala hat Rasul geschickt zu den Menschen, um ihnen die Botschaft des Paradieses zu verkünden und ebenfalls um sie vor der Hölle zu warnen. Und wenn der Mensch nicht selbst das tun würde, was er tut, dann würde er zu den Gesandten sagen, ja und was soll ich jetzt mit dieser Botschaft anfangen? Ich kann doch sowieso nicht entscheiden, was ich mache. Fünftens, jeder Mensch weiß und jeder Mensch fühlt, jeder Mensch verspürt, dass er, wenn er etwas tut, dass er es selbst gemacht hat und nicht jemand ihn sozusagen wie eine Puppe am Strang gesteuert hat, dass er etwas tut. Kein Mensch hat das Gefühl, beim Begehen einer Tat, dass er dazu gezwungen worden ist. Du isst, wann du möchtest, du trinkst, wann du möchtest, du läufst, wann du möchtest, du gehst, wann du möchtest und so weiter und so fort. Ebenso hat Allah subhanahu wa ta'ala eine sehr schöne Ayah hinabgesandt, die diese Sache sehr, sehr deutlich macht, dass der Mensch, wenn er, Allah hat uns mitgeteilt im Koran, dass der Mensch, wenn er zu etwas gezwungen wird, gegen seinen Willen, wird von ihm das verlangt, was er tut, dann wird er sowieso nicht dafür zur Rechenschaft gezogen. Ja? Und da sehen wir im Koran, und das bedeutet ja genau das eben, dass der Mensch manchmal gezwungen werden kann, aber prinzipiell wird er nicht gezwungen. Allah sagt in Surah An-Nahl, Surah Nummer 16, Vers 106, مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Allah sagte, wer Allah verleugnet, nachdem er den Glauben angenommen hatte, außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat. Das heißt, diese Person, die gezwungen wird, den Kufr auszusprechen, und bekannterweise bezieht sich diese Aya, ist abgesandt worden, zu Ammar ibn Yasir, radiallahu ta'ala anhu. Allah sagte, das heißt also, er wurde gezwungen, dass er etwas sagen soll, was er nicht hätte sagen dürfen normalerweise. Okay? Eine Aussage, Kufr-Aussage, die sich aus dem Islam rausbringt. Allah sagte, dass in diesem Fall, solange man gezwungen ist, dann entfällt die Sünde. Dann wird man dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Aber doch, wer aber seine Brust für den Glauben auftut und über diejenigen, wer aber seine Brust für den Unglauben auftut, über diejenigen kommt der Zorn von Allah und für sie wird es gewaltige Strafe geben. Also es ist ein Unterschied, ob jemand etwas freiwillig macht oder ob jemand gezwungen wird, Und daraus ergibt sich eindeutig, dass der Mensch prinzipiell zu nichts gezwungen wird. طيب. Der letzte Punkt für heute, inshallah, ist wieder unsere Frage, ist der Iman an Al-Qada und Al-Qadr, ist der Iman an die göttliche Vorherbestimmung, ist sie etwas, ist er etwas, einfach nur man glaubt daran, oder haben wir auch dafür einen Nutzen? Stell dir immer vor, jemand kommt zu dir und sagt zu dir, was habe ich davon? Was habe ich davon, an diesen Artikel, an diese Säule des Iman zu glauben? Was habe ich davon, an die Engel zu glauben? Was habe ich davon, an den Tag der Auferstehung zu glauben? Was habe ich davon, an die Propheten zu glauben? Was habe ich davon? Und so weiter. Und auch jetzt die Frage, was habe ich davon, wenn ich an Al-Qadr glaube? Erstens einmal, es ist der erste Vorteil, den du hast, ist, dass du dich auf Allah subhanahu wa ta'ala stützt. Das heißt, dein Gottvertrauen nimmt zu. Dein Herz richtet sich nach Allah aus und eben nicht nach dem Geschöpf. Nicht nach dem, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Weil du weißt, ja, es ist so, dass dieses Medikament, wenn man es nimmt, hat sich gezeigt, dass es heilt. Mit Allahs Erlaubnis. Aber es ist nicht immer der Fall. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Und wann funktioniert es? Wenn Allah will, dass es funktioniert. Und wann funktioniert es nicht? Wenn Allah nicht will, dass es funktioniert. Insofern ist dein Herz mit Allah subhanahu wa ta'ala stärker verbunden und sozusagen, oder dadurch, Entschuldigung, dadurch dein Tawhid vollkommener. Denn zum Tawhid gehört der Tawakkul. Das Gottvertrauen ist ein Teil des Tawhid. Sache los. Zweitens ergibt sich auf dem Iman an Al-Qadr, dass der Mensch beruhigt ist und zufrieden ist. Denn wenn er verstanden hat, dass alles sowieso von Allah subhanahu wa ta'ala gewollt ist, das heißt, wenn etwas passiert und du hast etwas verpasst, dann weißt du, dass es von Allah subhanahu wa ta'ala gewollt ist, dann bist du zufriedenen Herzens. Du bist damit zufrieden mit der Entscheidung Allah subhanahu wa ta'ala, regst dich nicht auf, sondern du ergibst dich dieser Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Drittens, man wird nicht überheblich und man wird nicht überheblich, weil wenn man etwas Gutes gemacht hat, dann weiß man, dass Allah subhanahu wa ta'ala er in Wirklichkeit derjenige ist, der einem dazu geholfen hat und der für einen diese Sache bestimmt hat. Und er hat für einen auch die Situation erschaffen, um diese gute Tat erwerben zu können. Denn du zum Beispiel, du betest zum Beispiel in der Nacht regelmäßig. Okay, aber andere Leute würden das auch machen, wäre da nicht ein Problem, das sie haben, das sie davon abhält. Solche manche Leute, sie müssen nachts arbeiten, um ihren Unterhalt zu verdienen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich damit prüfen würde, würdest du nachts auch nicht mehr beten. Insofern die Tatsache, dass er dir diese Freizeit geschenkt hat, ist ein Geschenk von ihm. Also, wie willst du noch überheblich sein, wenn du etwas Gutes gemacht hast? Oder die Gesundheit, die du natürlich auch genießt, wenn du krank wärst, dann würdest du sicherlich viel weniger Gutes tun von dem, was du machst, während du gesund bist. Ebenso, ein vierter Nutzen, ein sehr wesentlicher Nutzen ist, dass man sich nicht Sorgen macht und dass man sich nicht ärgert, wenn etwas geschehen ist und dass man nicht beunruhigt ist und nicht besorgt ist, wenn einer etwas Bestimmtes verpasst hat, wenn eine bestimmte Sache entgangen ist, weil man sich in diesem Moment bewusst macht, stopp, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat das bestimmt. Und es konnte gar nicht sein, dass etwas anderes eintrifft, als das, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Insofern bleibt es nur, so wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ, höchst verwundernswert ist die Angelegenheit oder die Situation eines gläubigen Menschen, wenn ihn etwas Gutes trifft, dann ist er dankbar und dann war diese gute Sache gut für ihn. Und wenn ihn etwas Schlechtes trifft, dann ist er geduldig und dann war diese schlechte Sache ebenfalls gut für ihn. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعرشه على الماء. Allah sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Hadith ist in Sahih Muslim, Allah hat alles in Bezug auf die Geschöpfe bestimmt noch 50.000 Jahre, bevor er Himmel und Erde erschaffen hat. Und sein Thron war auf dem Wasser. Und dieser Hadith weist eben darauf hin, dass diese Sache schon lange, lange, lange, lange geregelt ist. Und schon sehr lange her schon bestimmt ist, was geschehen wird. Und deswegen ist das, was wir heutzutage erleben, was passiert, ist einfach nur eine Umsetzung, eine Bewahrheitung dessen, was Allah subhanahu wa ta'ala bereits schon gewusst hat. Wenn wir sagen, und das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir sagen, wir glauben an das Gute und das Schlechte von der Bestimmung Allahs. Al-Qadr khayrihi wa sharrihi. Was man nicht denken darf, was man nicht glauben darf, ist, dass das Schlechte ebenfalls eine Tat Allahs war. Denn das Gute, natürlich hat Allah alles erschaffen. Allah hat das Gute erschaffen und Allah hat auch das Schlechte erschaffen. Allah sagt in Surat Al-Falaq, min sharri ma khalaq. Und wir suchen Zuflucht bei Allah vor dem Übel dessen, was er erschaffen hat. Okay? Das heißt, Allah hat das Gute und auch das Schlechte erschaffen. Nur der entscheidende Punkt ist, dass das Gute hat er erschaffen und auch seine Handlung war gut. Das Schlechte hat er erschaffen, aber das Schlechte bezieht sich nicht auf seine Handlung, sondern auf das, was er erschaffen hat. Der Unterschied ist ganz einfach, dass etwas kann schlecht sein für dich und mich. Ja? Aber deswegen ist die Weisheit, die dahinter steckt, dass Allah das erschaffen hat, nicht deswegen schlecht. Ja? Ein Beispiel werden wir gleich, inshallah, diesbezüglich sehen. Aber deswegen sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Sahih Muslim, in einem Dua, وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. Was ungefähr übersetzt werden kann wie folgt. Alles Gute ist in deinen beiden Händen. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. Das Übel ist aber nicht dein Verschulden. Das heißt, wir können dir nicht das Übel in dem Sinne zuschreiben, dass du dafür verantwortlich bist. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala, ja, er hat den Shaitan erschaffen. Aber ist der Shaitan, ist er gut oder schlecht für den Menschen? Kommt ganz drauf an, wie der Mensch mit dem Shaitan umgeht. Wenn der Mensch vor dem Shaitan Zuflucht sucht und sich bei ihm beschützt und bei Allah um Hilfe sucht, dann ist es eine Ibadah für ihn gewesen und gut für ihn. Wenn er aber sich wenn er sich allerdings vom Shaitan verführen lässt und in die Irre leiten lässt, dann war er schlecht für ihn. Aber insofern ist die Tat Allah subhanahu wa ta'ala ist immer gut und die Tat Allahs kann nicht als schlecht bezeichnet werden. Ein weiteres Beispiel, die Krankheit. Die Krankheit ist an sich, vielleicht sieht man es als etwas Schlechtes, aber wenn wir sehen, dass unsere Sünden dadurch wegfallen, unsere Sünden dadurch getilgt werden, dann würde man sich wünschen, vielleicht sein ganzes Leben sogar krank zu sein, wenn man wüsste, was einen erwartet für an Strafen für seine Sünden, die man in diesem Leben begangen hat. Der Beweis dafür, dass eine gute Tat, dass eine Sache, die wir als schlecht betrachten, nicht an sich immer nur schlecht sein muss. Und dass man auch nicht sagen darf, dass Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen schuld daran ist, ist in Surat Ar-Rum, Vers Nummer 41, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Unheil ist auf dem Festland und dem Meer erschienen, wegen dessen, was die Hände der Menschen erworben haben. Okay? Das heißt, das Unheil gibt es. Aber durch den Menschen. Und jetzt kommt die Hikmah, jetzt kommt die Weisheit, warum Allah subhanahu wa ta'ala alles, auch das Gute und Schlechte erschaffen. Da sagte, damit er sie einiges von dem kosten lässt, was sie getan haben, auf dass sie umkehren mögen. Allah subhanahu wa ta'ala lässt uns einen Teil dessen, was wir an Schlechtem erworben haben, kosten. Nicht alles. Wenn alles, dann würde er nichts auf der Erde übrig lassen. Wie er gesagt hat am Ende in Surat al-Saba. Das heißt, da lässt uns einen Teil kosten. Und dieser Teil, warum? Damit der Mensch umkehrt. Erstens ist es eine Tilgung. Zweitens ist es eine Vorwarnung. Das, was danach kommt, ist noch schlechter. Und drittens ist es damit, der Mensch Tauba macht und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt. Ebenso, die Strafe für eine Person, die illegal Geschlechtsverkehr zum Beispiel hatte, ist an sich eine üble Sache. Aber dadurch, dass seine Sünde dafür vergeben wird, ist es für ihn im Jenseits viel, viel besser. Der gläubige Mensch, wenn er an Al-Qadr glaubt, liebe Geschwister, dann ist er immer beruhigten Herzens. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Sahih Muslim, ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer mit Allah als seinen Herrn zufrieden ist, mit dem Islam als seine Religion und mit Muhammad als seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, der wird die Süße des Glaubens schmecken. Nur diese Person wird es genießen, ein gläubiger Mensch zu sein, sobald er das unterlässt, wofür Allah ihn eigentlich erschaffen hat, logischerweise wird es dem Menschen nicht gut gehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.